aber trotzdem wieder so ein Problem, weil 1990 jetzt, 1980 geschrieben und wir wissen einfach nicht mehr genau, wie es geht. Vielleicht lernen wir es ja nochmal. Solange wir mit der Hölle stehen, solange wir mit der Hölle stehen, solange wir mit der Hölle stehen, solange wir mit der Hölle stehen.